B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Prozess mit politischer Brisanz. Nach dem Mord an einem tschetschenischen Flüchtling in Wien. Leben in mageren Zeiten. Iren zwischen Resignation und Überlebenskampf. Gordischer Knoten am Mittelmeer, wenig Hoffnung auf schnelle Lösung des Zypern-Konfliktes. Fragiler Frieden in Bosnien, 15 Jahre nach dem Vertrag von Dayton, sowie schließlich Jureks Erben, Vergangenheitsbewältigung aus einer etwas anderen Perspektive. In Wien hat am vergangenen Dienstag der Prozess um den Mord an einem tschetschenischen Flüchtling begonnen. Ein Mord mit heftigem politischem Hintergrund, eine Tat, die vor einem Jahr nicht nur in Österreich für Aufsehen sorgte. Der auf offener Straße mitten in der österreichischen Hauptstadt getötete Tschetschene hatte den Mut, Präsident Ramzan Kadyrov vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu verklagen. Und genau das war sein erster Fehler. Also floh er nach Österreich und glaubte, in Sicherheit zu sein. Fehler Nummer zwei. Dass der Mann nach seiner Flucht sterben musste, ist nicht nur tragisch, sondern nach Ansicht von Juristen auch ein Armutszeugnis für die Wiener Behörden. Den Mord, so die Vermutung der österreichischen Staatsanwaltschaft, soll der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov persönlich in Auftrag gegeben haben. Davon geht auch der österreichische Verfassungsschutz aus. Das Problem ist nur, für eine Anklage gegen Kadyrov gibt es nicht genug Beweise. Verhandelt wird folglich gegen ganz andere. Carla Engelhardt über ein Verfahren mit politischer Brisanz. Die Sicherheitsvorkehrungen im Wiener Strafgericht sind strenger als sonst. Seit Tagen läuft der Prozess im Mordfall Israelow, für den Staatsanwalt ein politischer Auftragsmord. Auftraggeber der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov. Der Tschetschene Omar Israelow bekam vor Jahren in Österreich Asyl. Der 27-Jährige stellte sich als Kronzeuge in mehreren Verfahren gegen Kadyrov zur Verfügung und hatte Beweise, dass der Präsident Tschetscheniens Morde in Auftrag gab und selbst folterte, was Omar Israelow am eigenen Leib zu spüren bekam. Im Januar 2009 wurde der vierfache Vater mitten in Wien erschossen. Personenschutz bekam er trotz mehrfacher Bitte nicht. Für Nadja Lorenz, die Anwältin der Familie Israelow, wäre der Mord zu verhindern gewesen. Ich denke, dass es eine Fehleinschätzung war der Polizei in diesen ganzen Monaten, wo klar war und klar sein musste, dass Omar Israelow sehr gefährdet war. Er hat keinen Schutz bekommen. Ich hoffe, dass das in der Polizei zu einem Umdenken geführt hat, zu einer Zäsur führt und klar macht, dass es Opfer von Verletzungen der Menschenrechte gibt aus Folterstaaten, die in Österreich, wenn sie sich schon melden und sich rühren, gehört werden und auch geschützt werden. Der Mord an Israelow ist kein Einzelfall. Immer wieder werden geflohene Tschetschenen im Ausland von Schlägern und Auftragskillern eingeholt. Der grüne Sicherheitssprecher Peter Pilz in dieser Woche dazu. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung im Innenministerium weiß, dass sich in Österreich eine Gruppe von etwa 30 Kadyrov-Terroristen aufhält, deren Aufgabe es ist, die Opposition einzuschüchtern, zu bedrohen und in Einzelfällen zu misshandeln, zu entführen und im Extremfall, wie im Fall Israelow, zu ermorden. Vor Gericht in Wien stehen drei mutmaßliche Mittäter. Den drei Exil-Tschetschenen werden Mord, versuchte Entführung und Bandenbildung vorgeworfen. Der mutmaßliche Todesschütze konnte jedoch fliehen. Er soll in Tschetschenien einen gehobenen Posten bei der Polizei bekommen haben, befördert von jenem Präsidenten, der als Auftraggeber für den Mord gilt, so der Staatsanwalt. Die Verteidigung will Präsident Kadyrov und den russischen Premier Putin in den Zeugenstand holen oder zumindest befragen lassen. Anwältin Nadja Lorenz. Es ist ein Geschworenenverfahren. Die haben über die jetzt Angeklagten zu urteilen. Wir bemühen uns, dass das System Kadyrov und der Kadyrov auch Thema wird und sozusagen auch Teil des Prozesses wird, weil nur auf der Grundlage sind aus meiner Sicht die Geschworenen überhaupt in der Lage, die Dimension dieses Falls zu verstehen. Präsident Kadyrov hat jedoch eine Verwicklung in diesem Fall mehrfach zurückgewiesen. Die drei Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Mit dem Urteil wird in einer Woche gerechnet. Den drei Männern zwischen 20 und 40 Jahren droht lebenslange Haft. Im Gerichtssaal verfolgen die junge Witwe und der Vater des Ermordeten den Prozess. Der Vater will am Europäischen Gerichtshof gegen Kadyrov klagen. Auch er ist ein Folteropfer. Die junge Witwe will mit ihren vier Kindern weiter in Wien leben. in Sicherheit. Eines kann man der sogenannten internationalen Gemeinschaft wirklich nicht vorwerfen. Sie würde sich für eine Lösung des Zypern-Konfliktes nicht einsetzen. Das tut sie seit Jahrzehnten. Allein der Durchbruch will den Diplomaten irgendwie nicht gelingen. Insofern wurde auch beim jüngsten Vermittlungsversuch des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon im Vorfeld nicht viel erwartet. Dementsprechend mager fiel auch das Ergebnis der Gespräche in New York aus. Außer Absichtserklärungen, an einer Lösung weiter arbeiten zu wollen, bekam der UN-Generalsekretär von seinen Besuchern aus Zypern nicht viel zu hören. Für manch einen ist das aber schon eine ganze Menge. Größter Streitpunkt ist nach wie vor die Staatsordnung. Die griechisch geprägte Republik Zypern strebt einen stärkeren Bundesstaat an, während sich die türkischen Zyprioten einen Bund von zwei fast unabhängigen Staaten wünschen. Klingt nicht besonders kompliziert, ist es aber. Hier einen Kompromiss zu finden, erscheint schwieriger als die berühmte Quadratur des Kreises zu vollziehen. Steffen Wurzel über einen seit 50 Jahren dauernden Konflikt und die geringen Aussichten auf ein schnelles Ende. Am vergangenen Montag wurde in Zypern gefeiert, genauer gesagt im nördlichen Teil der Insel. Am 15. November wurde der 27. Jahrestag der Gründung der türkischen Republik Nordzypern begangen, eine Republik, die es völkerrechtlich gesehen gar nicht gibt. Mit Ausnahme der Türkei erkennt kein Staat die türkische Republik Nordzypern an. De facto gibt es im Norden der Insel sehr wohl einen eigenen Staat, mit eigener Verwaltung, eigener Polizei und anderen hoheitlichen Merkmalen. Allein diese komplizierte völkerrechtliche Ausgangslage zeigt, wie schwierig eine mögliche Wiedervereinigung Zyperns ist. In my mind, I don't have hope. In my heart, I have. Mein Kopf sagt, es gibt keine Hoffnung auf eine Lösung des Konflikts. Mein Herz sagt, es gibt sehr wohl eine. So hin und her gerissen wie dieser Bewohner aus dem südlichen, dem griechischen Teil der Insel sind viele Zyperer. Seit September 2008 wird zwar wieder verhandelt zwischen Nord und Süd, allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Der Präsident der türkischen Republik Nordzypern, Derviş Erolu, übt sich seit Monaten in Zweckoptimismus, indem er immer wieder sagt, wir wollen die Verhandlungen bis zum Jahresende weiterführen und wir wollen sie auch zu Ende führen mit einem konkreten Ergebnis. Wenn es bis Ende 2010 zu keiner Einigung kommt, dann muss die griechische, die südzyprische Seite wissen, dass sich etwas tun wird. Wissen, dass sich etwas tun wird, damit meint der türkisch-zyprische Staatschef die sogenannte Taiwan-Option. Wenn es auf absehbare Zeit keine innerzyprische Lösung des Konflikts gibt, könnten mehr und mehr Staaten dazu übergehen, Nordzypern eben doch als eigenen Staat anzuerkennen, in dem Handel getrieben wird, in dem direkte Flugverbindungen nach Nordzypern angeboten werden und so weiter. Formell würde man aber weiter von einem Zypern sprechen. Vergleichbar wäre das mit dem völkerrechtlichen Status von Taiwan, das zwar offiziell zu China gehört, de facto aber als eigener Staat existiert. An dieser Option hat die Regierung des Südteils kein Interesse. Man will den Nordteil weiter international isoliert sehen. Klar ist, der von Derviş Erolu genannte Termin Ende 2010 wird nicht zu halten sein. Bis in den Januar hinein wollen beide Seiten weiter verhandeln. Das wurde bei dem Treffen mit UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon in New York vereinbart. Ende Januar will man sich in Genf ein weiteres Mal unter dem Dach der UNO treffen. Trotzdem, nach Ansicht der meisten Beobachter ist eine schnelle Lösung des Zypern-Konflikts nicht absehbar. Schon allein unter dem Wort Lösung verstehen beide Seiten etwas grundsätzlich anderes. Im Süden wünscht man sich eine Bundesstaatslösung, also zwei Bundesländer mit starker Zentralverwaltung. Im Norden bevorzugt man das genaue Gegenteil, einen lockeren Staatenbund. Nicht nur solche grundsätzlichen, verfassungsrechtlichen Fragen müssen noch geklärt werden. Auch diverse Details sind noch offen. So gibt es massiven Streit um die Eigentumsrechte von Zypern, die in den 70er Jahren von einem Landesteil in den anderen flüchten mussten und nun ihre Grundstücke und Häuser zurückhaben wollen. Doch solche Detailfragen, sagen viele Zyperer nicht ohne Selbstkritik, solche Detailfragen ließen sich, wenn man wirklich wolle, mit Geduld und mit Geld lösen. Das Grundproblem sei ein anderes. Wir reden im Falle Zyperns über zwei verschiedene Nationen, sagt dieser Mann aus dem Südteil der Hauptstadt Nikosia. Die beiden Volksgruppen haben keine gemeinsamen Wurzeln. Dazu kommt eine schlimme Geschichte in den vergangenen 50 Jahren. Bürgerkrieg, Vertreibung, Besatzung, Blutvergießen, das alles hat eine Menge Hass erzeugt. Vor 4 Jahren, da strotzte das Land noch vor Selbstbewusstsein. Für Wirtschaftsexperten oder zumindest jene, die sich dafür halten, galt Irland als der Investitionsplatz in Europa schlechthin. Dann platzte die Blase und nun stehen nicht nur die irischen Banken vor dem Abgrund. Und dennoch, die Menschen sind vom Fatalismus weit entfernt, geben sich eher kämpferisch, was bleibt ihnen noch anderes übrig? Dabei kann es noch schlimmer kommen, vor allem, wenn Anfang Dezember der Sparhaushalt vorgestellt wird. Sebastian Hesse über irisches Leben in mageren Zeiten. Verkaufsoffener Donnerstagabend auf der Grafton Street, Dublins berühmter Shoppingmeile. Straßenmusiker spielen alle paar Meter auf, die Weihnachtsbeleuchtung hängt und die Fußgängerzone ist voll von Menschen mit Einkaufstüten. Erst wenn man mit Passanten ins Gespräch kommt, merkt man, dass etwas nicht stimmt. Nobody's very happy. Nobody sees the future with any great optimism, I don't think. Niemand ist besonders glücklich. Niemand blickt optimistisch in die Zukunft, sagt dieser Herr, der mit seinem Sohn durch die Grafton Street bummelt. Als junger Mensch sorgt man sich schon über das, was da kommt, sagt er. Seit Beginn der Finanzkrise vor 2 Jahren sei alles nur noch schlimmer geworden, pflichtet sein Vater bei. Natürlich verläuft Konjunktur in Zyklen, aber im Moment sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder aufwärts gehen. In einer Seitengasse der Grafton Street stehen 2 junge Frauen rauchend vor dem Pub McCades. Auch sie finden, dass Europa Irlands geringstes Problem sei. Wir sind viel besorgter über unsere eigene Regierung. Schauen wir mal, was die verzapft, bevor wir uns an Europa wenden. Egal wie alt man ist, zurzeit ist alles fürchterlich. Und unsere Regierung hält uns nicht auf dem Laufenden. Am 7. Dezember, wenn der Sparhaushalt verkündet wird, wissen wir endlich mehr. Ihre Freundin sieht das ähnlich. Es tut mir wirklich leid um die jüngere Generation. Deren Chancen seien absolut gesunken. Den Pessimismus würde man auch abends merken in den Pubs von Dublin. Die Bars haben gelitten, das soziale Leben, weil die Leute es sich nicht mehr leisten können, auszugehen. Vor den Toren der Stadt würde man viel krasser sehen, dass etwas nicht stimmt, weiß die Deutsche Verena Schubert zu berichten, die in Irland studiert. Wenn man durchs Land fährt, also das ist mir vor allem aufgefallen, dass dann viele Häuser angefangen worden sind zu bauen und dann wie Ruinen verlassen sind. Das ist halt das einzig Schade. Ein paar Meter weiter treffe ich dann einen jungen Polen, der seit 6 Jahren in Dublin lebt und alles halb so schlimm findet. We're here on the main street of Dublin and as you can see the world hasn't collapsed. People are still shopping. People still have plenty of shopping bags. Wir stehen hier auf der Hauptstraße von Dublin und wie man sehen kann, ist die Welt nicht zusammengebrochen. Die Leute shoppen immer noch. Sie schleppen massig Einkaufstüten mit sich rum. Wir sollten uns die Laune nicht verderben lassen. I think we should keep our spirits up. Heute vor genau 15 Jahren wurde im amerikanischen Dayton der Friedensvertrag zwischen den Konfliktparteien in Bosnien-Herzegowina unterschrieben. Was dann folgte, war zwar die Abwesenheit vom Krieg, doch mit einem friedlichen Miteinander hatte dieser Zustand nicht wirklich viel zu tun. Das ändert sich mittlerweile, war auch höchste Zeit. Andreas Meyer-Feist über das Licht am Ende des dunklen bosnischen Tunnels. Langsam macht sich Optimismus breit, auch in Bosnien. 15 Jahre nach dem Ende des Krieges wird klar, dass die Bemühungen für ein friedliches Klima in der Region zu sorgen nicht vergeblich waren. Die Menschen in Bosnien in Aufbruchstimmung. Ich spüre, dass die Beziehungen doch insgesamt immer besser werden zwischen den Volksgruppen, zwischen den Menschen. Vieles vermischt sich, Bosniaken, Kroaten, Serben. Das ist eine gute Basis für Zusammenarbeit. Und allen geht es wirtschaftlicher gleich. Die Lage ist für alle ähnlich. Und alle müssen zusammenarbeiten, damit sich die Lebensverhältnisse verbessern. Am 21. November 1995 beendeten die Staatschefs von Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Serbien mit einem gemeinsamen Abkommen einen Krieg, der Bosnien verwüstet hatte. Das Abkommen von Dayton verpflichtete die 3 großen Volksgruppen zum friedlichen Zusammenleben in einem gemeinsamen Staat. Ein Frieden, der von Anfang an überwacht werden musste. Dazu wurde das Büro des Hohen Repräsentanten geschaffen. Valentin Insko vertritt die internationale Staatengemeinschaft und ist zugleich auch EU-Sonderbeauftragter für Bosnien-Herzegowina. Wir wollen als Europäische Union natürlich nicht, dass der Balkan ein schwarzes Loch in Europa bleibt. Und innerhalb des Balkans wollen wir auch nicht, dass Bosnien ein schwarzes Loch bleibt. Insko ist guter Dinge, was die Zukunft Bosniens betrifft. Zwar ist der Staatsaufbau kompliziert, mit 2 Teilparlamenten und einem relativ schwachen gesamtstaatlichen Abgeordnetenhaus, aber immerhin gibt es eine gemeinsame Währung in Bosnien, eine gemeinsame Armee und nicht zuletzt ein gemeinsames Kfz-Kennzeichen. Inzko lobt die Bemühungen der Nachbarländer für ein friedliches Miteinander in Bosnien. Der serbische Präsident Boris Tadic und sein kroatischer Amtskollege Ivo Josipovic hätten in den vergangenen Jahren viel unternommen, um das politische Klima zu entspannen. Im eigenen Interesse, mit Blick auf die EU. Wenn Kroatien jetzt 2011 oder 2012 in die EU kommt, dann wird die Europäische Union mit Bosnien 1000 Kilometer gemeinsame Grenzen haben. Deshalb kann uns das nicht egal sein, was dort geschieht. Sorgen bereiten Inzko noch immer Abspaltungstendenzen innerhalb Bosniens. Vor allem die Hardliner auf der serbischen Seite können sich eine Teilung des Landes vorstellen. Aber diese Stimmen werden immer schwächer. Zumal in Brüssel klar ist, Bosnien wird nur als Einheit der EU beitreten können. Die Zukunft von Bosnien ist in der Europäischen Union, wie auch für die ganze Region natürlich. Wir werden Bosnien helfen auf diesem Weg Richtung Brüssel. Der wird lange dauern, vielleicht 10 Jahre. Eine Unabhängigkeit der serbischen Teilrepublik würde niemals anerkannt, sagt Inzko, nicht einmal vom Nachbar Serbien. Inzwischen dürfen jene Bosnier, die schon einen biometrischen Reisepass haben, ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen. Immerhin ein Erfolg in einem Land, das mit dringend notwendigen Wirtschaftsreformen noch nicht vorangekommen ist. Mehr Investitionen und höhere Einkommen. Für Valentin Inzko entscheidet sich auch dadurch die Zukunft des Landes und die Zukunft der EU. Sollte es in Bosnien wieder Krieg geben, wird man außerhalb Europas sagen, das ist ein europäischer Krieg. Sollte es dort Frieden geben, wird man sagen, das ist europäischer Frieden und auch europäische Prosperität und Wohlstand. Noch ein Buch über Auschwitz? Die junge Historikerin und Journalistin Katharina Bader musste kämpfen, bis ihr Buch Jureks Erben vom Weiterleben nach dem Überleben veröffentlicht wurde. Die Autorin gehört einer Generation an, deren Eltern schon Nachgeborene sind. Genau diese zeitliche Distanz eröffnet die Chance eines neuen Herangehens an das Thema Auschwitz. Und Katharina Bader hat diese Chance genutzt. In München hat sie nun ihr Buch vorgestellt. Anja Mössner über Vergangenheitsbewältigung aus einer etwas anderen Perspektive. Adam Krzyminski hat schon viele Bücher über Auschwitz-Überlebende gelesen. Er ist einer der bekanntesten polnischen Analytiker der deutschen Kultur und so könnte man meinen, er ist nur schwer zu begeistern von neuen Werken zu diesem alten Thema. Doch dann kommt eine junge Autorin aus Schwaben, legt eine Mischung aus Roman und journalistischer Dokumentation vor und Krzyminski schwärmt. Es ist tatsächlich ein Buch über das Leben nach dem Überleben. Das heißt, es ist auch nicht nur ein Buch über die traumatischen Folgen, sondern ein Buch über den deutsch-polnischen Dialog. Katharina Bader, Jahrgang 79, trifft im Herbst 1998 eher zufällig den Auschwitz-Überlebenden Jurek Gronowski. Dieser wurde als 18-Jähriger von den Nazis verhaftet, weil er zur polnischen Intelligenzia gehört. Später erzählt er regelmäßig vor Jugendgruppen von seinem Überleben. Dabei lernen sich Jurek Gronowski und die junge Autorin kennen. Ich hatte bis dahin gedacht, dass ich gut genug Bescheid wisse. Mein Vater ist Geschichtslehrer und in den Bücherregalen meiner Eltern stehen sehr viele Bücher über das Dritte Reich. Aber als ich nun einem Menschen gegenüber saß, der 4 Jahre in Auschwitz überlebt hatte, verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte. Mich beeindruckte die Kraft, die dieser alte Mann ausstrahlte. Da war etwas sehr Junges in seinem Blick, etwas Waches, Warmes und ein bisschen Listiges. Katharina Bader lädt den alten Mann nach Deutschland ein. Sie benutzt ihren neuen Freund Jurek, wie sie selbst formuliert, um ihre eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten. Als Jurek etwa auf Katharinas Onkel trifft, wird er zu dessen Beichtvater, denn der Onkel war als Soldat an der Niederschlagung des Warschauer Aufstands beteiligt. Und Katharinas Eltern schleppen Jurek gar zur Großmutter, damit auch sie endlich mal über ihre Jugend in der Nazizeit spricht. Die Deutschen benutzen die Polen allgemein gerne als Psychotherapeuten, sagt Publizist Adam Krzyminski. Aber umgekehrt sei das genauso der Fall. Einen Beleg für diese These glaubt Krzyminski in Katharina Baders Buch gefunden zu haben. Und zwar an jener Stelle, an der die Autorin auf Jureks Tod im Jahr 2006 eingeht. Am Grab trifft Katharina Bader auf Jureks Sohn. Als ich den Sohn dann endlich selbst kennengelernt habe, hat der zu mir gesagt, dass Jurek ihm kein einziges Mal von Auschwitz erzählt hat. Und ich habe ihn gefragt, warum. Ich konnte es gar nicht glauben zunächst. Und der Sohn meinte, Jurek sei einfach ein sehr schlechter Erzähler gewesen. Und über dieses Thema habe er nicht sprechen wollen. Katharina Bader macht Auschwitz erstmals zum Thema in Jureks Familie. Und so wird die junge Frau zu deren Psychotherapeutin, mein Publizist Adam Krzyminski. sie entdeckt, dass diese Familie eine zerrüttete war. Das heißt, dieser Chronowski hat jahrzehntelang Auschwitz noch nacherlebt. Einerseits war er dieser wunderbare Dialogmensch, auf der anderen Seite hat er Schwierigkeiten, eine eigene Familie vernünftig zu führen. Und noch etwas passiert an Jureks Grab. Katharina Bader hat das Gefühl, Jureks Lebensgeschichte zu erben. So zumindest beschreibt sie ihren Drang, die Weggefährten Jureks aufzusuchen. Sie reist sogar zu Jureks Sohn bis nach Amerika und stößt bei ihrer Recherche auf alte Tonbandaufnahmen Jureks. Der Vergleich der Aussagen zeigt, Jureks Erinnerungen und damit seine Geschichten verändern sich im Laufe der Jahre. Er macht sich etwas größer und mutiger, als er wohl war. Jurek gefällt sich in der Rolle des Beichtvaters, des Wissenden, des Gefragten. Er muss ein recht eitler Mensch gewesen sein, so liest es sich in Katharina Baders Buch. Die Autorin geht liebevoll, aber zugleich sehr ehrlich mit Jureks Charakter um, wagt es auch, die weniger guten Seiten des Auschwitz-Überlebenden zu beleuchten. Adam Krzyminski beeindruckt diese Art der Geschichtsschreibung. Katharina Bader geht dieser Dichtung und dieser Verfälschung auf den Grund. Eine junge Journalistin zeigt heute, 60 Jahre danach, dass es fast unmöglich ist, den nächsten Generationen die Wirklichkeit zu vermitteln. Wir werden mit einem Mythos leben, aber sie zeigt auch, wie man mit der Literatur umgehen muss. Das heißt kritisch und immer muss man wissen, dass es ein Notbehelf, ein notwendiger Notbehelf, an die Wirklichkeit heranzukommen. Jureks Erben, vom Weiterleben nach dem Überleben. Ein Buch von Katharina Bader, vorgestellt von Anja Mößner. So viel im Europareport heute.